jedes Rätsel knackt. Der Spaß ist umso größer, wenn es verzwickt ist und vertrackt. Dann sitze ich und schwitze, und ich spitze in mir die Gedanken, bis sie scharf sind wie ein Speer. Und doch knifflige Fragen war mir bisher niemals zu schwer. Doch nun stieß ich auf ein Rätsel, dessen Lösung mir leider nicht glückt. Und das macht mich verrückt. Es ist blind und es ist weiblich, unsichtbar und unbeschreiblich. Es wird kleiner beim Verweilen und wird größer durch das Teilen. Ist das Glas jedoch zerbrechlich, unbestechlich, doch nicht treu. Es hat Launen, schon das Staunen macht es scheu. Das Rätsel scheint so simpel und nicht nur mir allein. Es denkt doch jeder Gimpel. Das Lösungswort muss Liebe sein, denn Liebe ist zerbrechlich. Und tatsächlich ist sie dann, wenn sie geteilt wird, auch mehr wert. Doch nach längerem Grübeln scheint mir diese Lösung verkehrt. Auch Begabung und Erfolg habe ich versucht, doch es passt nicht darauf. Aber ich geb nicht auf. Es ist blind und es ist weiblich, unsichtbar und unbeschreiblich. Es wird kleiner beim Verweilen und wird größer durch das Teilen. Nicht das Glas, jedoch zerbrechlich, unbestechlich, doch nicht treu. Es hat Laune, schon Erstaunen macht es scheu. Ich hab dir's gegeben, du hast mir's genommen. Du hast es aus Trotz zerstört. Nun wirst du es nie wieder bekommen, das Glück. Vater, wart! Bleib, bitte wart! Scherz und Schein, bitte herein. Die großen Minuten, ein Schieben und Schreien.